Show bei dem ESC wird gewählt. Deutsche Spacken ab, Backstage-Lack, Happensatt, langweilige Musik, Jury spricht, voll der Hit, Song-Contest, at its best, ich hasse es wie die Pest. Das ist so typisch deutsch, ich hab eine Botschaft für euch. Deutschland ist scheiße, ihr seid die Beweise. Deutschland ist scheiße, ihr seid die Beweise. Deutschland ist scheiße, ihr seid die Beweise. Deutschland ist scheiße, Deutschland ist scheiße. RTL Reality zeigt nur Disability. Dschungelcamp, Frauentausch, Ticken, Boxen, Augen faust. Olli Geis ist Publikum, grinst wie im Delirium. Klatschen stets wie Roboter, Fans von Harry Potter. Hab bitte mit uns Erbarm, hört auf euch zu umarmen. Tötet Xavier Naidoo mit einem Didgeridoo. Denn Deutschland ist scheiße, ihr seid die Beweise. Deutschland ist scheiße, ihr seid die Beweise. Deutschland ist scheiße, ihr seid die Beweise. Deutschland ist scheiße, Deutschland ist scheiße. Oink, oink, oink, oink, oink, oink, oink, oink. Hey Deutschland, was willst du eigentlich hier? Deutschland ist scheiße! Deutschland ist scheiße, ihr seid die Beweise! Deutschland ist scheiße, ihr seid die Beweise! Deutschland ist scheiße, ihr seid die Beweise! Deutschland ist scheiße, ihr seid die Beweise! Deutschland ist scheiße, ihr seid die Beweise! Deutschland ist scheiße, ihr seid die Beweise! Deutschland ist scheiße, ihr seid die Beweise! Deutschland ist scheiße, Deutschland ist scheiße!